5. Sätze aufbauen. Sprechen Sie laut nach. A. Planen. Eine Exkursion planen. Wir müssen morgen eine Exkursion planen. B. Ins Museum gehen? Wollen wir ins Museum gehen? Wollen wir am Sonntag ins Museum gehen? C. Nach dem Weg fragen? Kannst du nach dem Weg fragen? D. Mit dem Bus fahren? Vielleicht mit dem Bus fahren? Können wir vielleicht mit dem Bus fahren? E. Eine Pause machen. Ich möchte jetzt eine Pause machen. F. Nach Berlin fahren. Wieder nach Berlin fahren. Ich möchte bald wieder nach Berlin fahren. G. Eine Wegbeschreibung? Einen Stadtplan oder eine Wegbeschreibung? Hast du einen Stadtplan oder eine Wegbeschreibung? H. An der Staatsoper vorbei. Hier links an der Staatsoper vorbei.